Erwin Geschonek, Erich Franz, Regine Lutz, Norbert Christian, Angelika Hurwitz und vielen anderen. Regie Egon Monk. Eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1953.